Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er nie zeigt und die man nie zu Gesicht bekommt. Verrückt, dass bei der dunklen Seite des Mondes fast jeder an das Konzeptalbum einer ehemaligen Studentenband aus Cambridge denkt. Die Musikpresse nannte es Free Sound. Das war eine Gruppe von 4 jungen Musikern, einem Mann fürs Licht und einer riesigen Anlage, deren einziges Ziel es war, die stärksten Nerven zum Zerreißen zu bringen. Pink Floyd waren nie eine heftige Drogenband. Sie nahmen nur Haschisch und ab und zu ein bisschen Acid. Außer Sid, dessen Fall tragisch endete. Unter der Regie des Sängers und Gitarristen Syd Barrett gehörte die Band zunächst zur britischen Bewegung des Psychedelic Rock. Dark Side of the Moon kreist um einen Irren, der im Gras liegt. Aber wer war nun irre? Der Verrückte oder die Leute um ihn herum? Syd Barrett war der perfekte Künstler, Poet und Visionär. Dann ist er von der Bühne abgetreten, ohne schlechte Arbeiten zu hinterlassen. Ich bin voller Staub und Gitarren. Ja, voller Staub und Gitarren. Voller Staub und Gitarren. Ist das Tor der Dämmerung, Razzi? Hier, genau hier, habe ich meinen Liedtraum geträumt. Razzi, dreh dich mal um. Ganz vorsichtig. Dreh dich mal um. Ganz vorsichtig. Mama! Sitzen Sie bequem, Roger Keyes, Syd Barrett, Prinz von Cambridge. Darf ich servieren? Noch nicht, Frau Königin. Ich will nie wieder einen Tunnel graben, wenn das nicht ein heiliger Ort ist. Hier wird heiße Milch mit Honig sorgt für süße Träume. Sag mal, bist du nicht schon zu alt für Märchenplatten? Auf jeden Fall zu alt, um schlafen zu gehen. Keine Widerrede, mein Prinz. Er muss ganz in der Nähe sein, Maulwurf. Der Flötenspieler ruhte auf dem grünen Uferstreifen und sah sie mit freundlichen Augen über einer schwarzen, runden Deine Nase. Schwester Rosemary ist auch schon im Bett. Lichtpunkte. Mama, pass doch auf! Das ist der Wind in den Weiden. Meine Lieblingsplatte. Und ich bin der Flötenspieler. Aha. Der Flötenspieler vor dem Tor der Dämmerung. Du spielst doch gar keine Flöte. So heißt das 7. Kapitel. Und so wird meine erste Platte heißen. Lern erstmal deine Gitarre stimmen. So, Licht aus, Vorhang zu. Lass doch offen. Ist doch schön, der Mond. The Dark Side of the Moon. Ein Hörspieltrip von Volker Prekelt. Mach lauter, Sid. Ich liebe diese beiden Schwestern. Sandy Shaw. Von der habe ich mal ein Bild gemalt, Alex. Oh mein Gott, ist das toll, Schock. Ich habe es dir sogar geschickt. Crazy. Und? Ja, na was wohl, sie ist vorbeigekommen. Zu dir nach Hause, nach Cambridge. Und hat mir zum Dank eingeblasen. Mein Gott, die reinste Horrorshow. Wow. Die Jacke da. Oh, die würde perfekt. Ich bin sofort wieder da. Eine Sekunde. Aber du kannst doch hier nicht einfach... Ich spinne. Sid! Lässt einfach seine Mini stehen. Mitten auf dem Piccadilly Circus. Was, sie wollen nicht mehr alle nur abmachen. Das ist Sid Gebiet. Hier, im Radio. Hier ist The Big L, die Stimme Londons mit Arnold Lane. BBC hat den Song über den Perversling, der Damenwäsche von der Leine klaut, auf die schwarze Liste gesetzt. Und unter uns Brüder und Schwestern, es könnte auch hier und heute das letzte Airplay sein. Sid, komm endlich wieder ans Steuer! Mini-Fans im Anmarsch! Bullen! Musik. ein aufdringlicher Elefant. Der kratzt sich an der Hüttenwand. Er flüstert seinem Söhnchen zu: Pass auf, was ich dir sagen tu. Werd stark und friss vom Baum das Brot. Im nächsten Juni bin ich tot. Wieso denn tot, Sid? Weil Papa Tiger dann zurückkommt, Lindsay. Papa Tiger? Was für ein Tier ist denn dein Papa? Eine reißende Bestie? Oder ein gemütlicher Bär? Er ist gestorben, als ich 14 war. Oh, ein Unfall? Nee, Krebs im Endstadium. Dabei war er selber Arzt und Wissenschaftler. Er hat sein Leben lang den Mors Subita Infantium erforscht, den plötzlichen Kindstod. Und plötzlich war er selber tot. Das tut mir leid, Sid. Du liegst ja noch im Bett, Sid. Roger Waters, Bassist von Pink Floyd. Meine Band. Seid ihr nicht zu früh? Boah, ich mach mal das Fenster auf. Rick Wright, Pink Floyd Keyboarder. Oh Mann, komm, ist das kalt. Hey, kommt unter die Decke, hä? Alle zusammen. Das Bett ist groß genug. Los, komm. Wir haben einen Job im Roundhouse. Das weißt du hoffentlich noch, hm? Ja, klar, Roger, weiß ich. Wir sind gleich so weit. Roundhouse. Ein Job im Roundhouse. Round and round and round and round. Meine Güte, als wäre ein Formel-1-Wagen durchs Zimmer geprettert. Hey, wie kriegst du das nur hin, Sid? Nick Mason, Drummer von Pink Floyd. Wollt ihr ein bisschen Gras oder so? Lieber ein Bier. Jetzt leg das Mikro weg, Sid, und zieh dir endlich was an. Die Techniker sind vor Ort. Gestern ist der Projektor durchgebrannt. Ein bisschen Acid? I had experienced that myself on LSD and I knew how confounding it was. Auch ich habe meine Erfahrungen mit LSD gemacht. Seitdem kenne ich das Belohnungssystem des Gehirns. The reward systems of the brain. It produced intense pleasure. Die Drogen produzierten intensives, fast orgiastisches Vergnügen, und du willst das immer wieder haben. Physiologisch gesehen sind Amphetamine die gefährlichsten Drogen, weit gefährlicher als andere. Oliver Sacks, Neurologe. So, 3, 2, 1 und läuft. Hi, Sid, ich bin Jamie Eloy vom New Hi. Musical Express. Hi, Jamie. Sid, eure Single Arnold Lane ist in den Top 20, ein Geniestreich. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die von der Redaktion. Der respektlose Song über einen schrägen Transvestiten hat für die Popmusik möglicherweise Türen geöffnet. Okay. Und ich check nochmal eben den Rekorder. Ja, okay. Funktioniert? Hi. Hi. Hi, Sid. Du bist Gott. Und du siehst auch so aus. Halleluja. Danke, ihr Süßen. Echt, danke. Habt ihr wieder was für mich? Ja. Sid, ich meine, hey. Wie kannst du dir das alles erklären? Was? Ach so. Nee, ich hatte heute Rührei und Speck zum Frühstück, weißt du? Das wird sein. Klingt gut, ja. Und werdet ihr eure Single heute spielen? Arnold Lane? Nein, warum sollten wir? Weißt du, ich habe einfach keine Böcke, mich zu wiederholen. Schon gar nicht eine Studio-Nummer. Willst du mal ziehen? Oh, danke, Mann. Danke. Nee, ich will nichts festlegen. Ich will einfach rein in die Wolke aus Licht und Sound. Weißt du, Musik, die sich weiterentwickelt, wie ein lebender Organismus. Es ist Note für Note pulsierende Zellform. Oh, ja. Ja. Sid. Hey. Die Beatles sind auf Platz 2, ihr auf 20. Es könnte ja nicht schaden, ein bisschen Werbung für die Single. Oh Mann, John und Paul sind absolut okay, wirklich, ich liebe sie. Penny Lane ist ein Traum von einem Song. Das sage ich von ganzem Herzen. Sid, ich habe ein Zuckerstückchen für dich. Hey? Ein ganz besonderes. Sorry, ich muss jetzt rein, okay? In den Käfig aus Licht. Ich habe da sowas im Kopf, was sind Schwingungen, Mann. Schwingungen. Klar, eure Performance. Ich sag dir was. Die einzige Performance, die es wirklich bringt, Mann, die führt in den Wahnsinn. In den Wahnsinn. Sid's magnetic character did attract a lot of people to him. Sid zog Leute an wie ein Magnet, die ihm, ehrlich gesagt, nicht ebenbürtig waren. Aber sie servierten ihm die Drogen schon zum Frühstück. Ich bin kein Arzt und ich kann nicht genau sagen, was LSD auslösen kann und was es besonders bei Sid ausgelöst hat. David Gilmour, späterer Pink Floyd-Gitarrist. Sid, der Gig ist zu Ende. Aber noch nicht vorbei. Komm, mach schon den verdammten Amp aus, Sid. Hat Sid heute noch irgendwas anderes gespielt? Was anderes als dieses Gejaule, Roger? Roger, komm her. Ich bin euer Agent. Und ich sag dir was. Als derjenige, der hier noch was mitbekommt. Hör mir gut zu. Roger, ihr müsst euch dringend etwas einfallen lassen. Okay. Also. Hey Sid, hör auf, die Telecaster zu würgen. Schreib einen Hit, einen richtigen Hit, einen Nummer-1-Hit. Du hörst ihn gerade, Piggy. Er heißt, wenn ein Schwein grunzt. Sehr komisch. Stell wenigstens den Drecksverstärker leiser. Der Veranstalter kocht schon. Ach, was erzähl ich da eigentlich? Ich könnte genauso gut die Wand anquatschen. Also pass mal auf, Roger. Sid ist, wenn er so weitermacht, vorsichtig gesagt, eine tickende Zeitbombe. Was irgendwann hochgeht, ist die Band. Ich meine, hey, vorgestern schraubt er beim Gig so lange an den Gitarrenwirbeln, bis sie abfallen. Einfach abfallen. Ich meine, das ist doch krank. Der schmeißt einen LSD-Trip nach dem anderen ein. Aber er ist der Bandleader und schreibt die Songs. Ja, klar. Ich meine, ihr müsst ihn ja nicht gleich... Er ist ein Diamant. Gleich ein ziemlich verrückter Diamant. Pass mal auf, ich hab eine Idee. Als Brian Wilson von den Beach Boys diese... ja, Probleme hatte. Dann nahm man ihn einfach aus der Schusslinie und sagte der Presse, das Genie wolle jetzt nur noch im Studio arbeiten und Songs schreiben. Auf der Bühne kann doch auch jemand anders rumtun, oder? Sieht man doch sowieso nicht bei diesem ständigen Geflacker. Also die Band aufstocken. Und mit wem? Endlich mal die richtige Frage. Ihr wollt doch nicht ewig da spielen, wo es nach Gras riecht und nach Schweißfüßen. LSD wird nicht aus organischem Ergotamin, sondern aus einem halbsynthetischen Derivat hergestellt. Sid, wir können so nicht weitermachen. Junge, muss ich mir Sorgen machen? Ich habe gehört, diese Leitschuhe, dieses Strobo, das kann einem glatt irre machen. Sid, was hast du vor? Willst du die Band ruinieren? Nummer eins. Schreib eine Nummer eins hin. Bitte bim, bitte bang, bitte boom. Greif wie das Eisen der Ausmuschel. Alles hat seinen Grund darin, dass... John und Paul würden es übrigens gut finden, wenn du mal Hallo sagst. Sie sind im Nachbarstudio. Ganz nimmer. Es fließt doch nur so aus dir heraus. Nur keine Songs über Katzen. Oder Cambridge. Oder E.J. Und Gnome. Das fände ich schade, Ratzi. Du nicht. Finde ich auch. Du wirst jetzt nicht wirklich verrückt, sind, oder? Du und Nummer eins. Ich Nummer eins. Bin der Flötenspieler. Nummer eins. Nummer eins. Vielleicht ist ihm ein Baum auf den Kopf gefallen. Oder eine Zecke hat ihn gebissen. Das kann schlimme Folgen haben. Sid. Mein Freund, sie meint dich. Mich? Wer bist du? schönes Mädchen? Ich heiße Emily und leihe Träume aus. Aber nur für einen Tag. Einen ganzen Tag? Das finde ich anständig. Komm, wir besuchen Meister Dax in seiner Höhle. Ich komme nach. Was muss ich tun, damit wir zusammen träumen können, Emily? Spiel mit mir, Sid. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. Pink Floyd trug mit unheimlichen Feedback-Klängen und Dia-Projektionen, mit Scheinwerfern, die im Rhythmus des Schlagzeuges aufblitzten, viel zur seltsamen Atmosphäre der Veranstaltung bei. Farbtropfen wirbelten über Dias und erzeugten weltraumartige, prähistorische Muster auf der Haut. Jemand hatte einen Berg aus Wackelpudding gebaut. Ein Motorrad parkte mitten im Raum. Alles sehr psychedelisch. Eine derartige Lightshow kann die Bildung von körpereigenem Adrenochrom anregen, was mit einer halluzinogenen Verbindung gleichgesetzt werden kann. Es ist also nicht auszuschließen, dass Sid durch die Lightshow von Pink Floyd verrückt wurde. Sein Traum von Emily wurde zu See Emily Play und schoss in die Top 10. Emily tries, but misunderstands. Pink Floyd wurde dreimal zu Top of the Pops eingeladen. Wöchentlich bei der BBC. Ihn drapierten sie im Schneidersitz auf eine Pappsäule. Er sah aus wie ein Drogenpilz. Sid, the Magic Mushroom. In der dritten Woche wollte er nichts mehr von Top of the Pops wissen. Er kam in einem unglaublichen Zustand dorthin und meinte, er wolle nicht vor die Kamera. Er fand, wenn John Lennon dort nicht auftreten müsse, hätte Sid Barrett das auch nicht nötig. Sid wollte, dass ich ins Studio komme, also ging ich hin. Und er hat mich nicht einmal mehr erkannt. Zuletzt hat er die Heilsarmee in die Abbey Road bestellt. Ich meine die Blaskapelle der Heilsarmee. Ja. Ja, ja. Ja, es ist gut. Spielt einfach, was ihr wollt, Leute. Okay? Jetzt dreht er komplett durch. Hast du eigentlich eine Ahnung, Sid, was Studiozeit kostet? Was macht er denn jetzt? Wenn er nach links geht, macht er eine Pause. Wenn er nach rechts geht, kommt er heute nicht mehr wieder. Er geht nach rechts. Der Patient Sid Barrett, Taufname Roger Keith, 21 Jahre alt, weist ernstzunehmende mentale Störungen auf, die vorbehaltlich erforderlicher klinischer Untersuchungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf wiederholten Missbrauch von Lysergsäure-Diethylamid, besser bekannt als LSD, zurückzuführen sind. Ronald D. Lang, Psychoanalytiker und Gründer der antipsychiatrischen Bewegung. Die familiäre und individuelle Anamnese erlaubt auch in Anbetracht der wenigen zur Verfügung stehenden Daten zurzeit keine weiteren Hypothesen. Von der neurologischen Ebene abgesehen, komme ich auf psychologischer Ebene dennoch zu der Ansicht, dass der Ursprung für die mentalen Störungen des Patienten in dem äußerst stark ausgeprägten, wenngleich nicht notwendigerweise bewusst wahrgenommenen, Erfolgsstreben seitens seiner beruflichen Partner gesehen werden kann. Stopp. Mit anderen Worten, die übermäßigen Anforderungen an den Patienten führen dazu, dass dieser sich zu ununterbrochener Kreativität verpflichtet fühlt, die nicht mit Lust, sondern mit Beklemmung assoziiert ist. Da der Patient nicht vorstellig wurde, hat dieses Dokument grundsätzlich rein mutmaßlichen Wert und dient in keiner Weise juristischen Zwecken. Ronald D. Lang. I don't blame them, but I think they did try to help him. Ich bin den Jungs nicht böse. Sie haben ja versucht, ihn in eine Klinik zu diesem Psychiater zu bringen. Nur, dass sie ihn da einfach absetzten und in 0, nichts war er da wieder weg. Er konnte aber auch stur sein. I don't blame them at all. Rosemary, Sid Barretts Schwester. Manche halten es auf Dauer aus. Manche nicht. Manche halten es auf Dauer aus. Manche nicht. Manche halten es auf Dauer aus. Jesus Christ, Sid! Manche nicht. Sid, ich versuche seit zwei Tagen, dich zu erreichen. Manche halten es auf Dauer aus. Und die ganze Welt Sid? Sid, hey, wach auf. Wach auf, Sid. Ich bin's, Piggy. Sid, wach auf! Roger? Roger, ich habe ihn gefunden. Ja, wie es aussieht, hat er hier tagelang gelegen. Ja, ich ruf jetzt die Ambulanz. Genau. Wir stellen ihn wieder auf die Beine. Ja. Und dann soll Rick ihn mit nach Formentera. Fransen. Genau. Richtig. Raus aus London. Mal eine Auszeit. Das wird gut für ihn sein. Dieser verrückte Hippie-Arzt wird doch wahrscheinlich auch mit. Eiskaltes Blut. Nein. Roger. Roger, versteh mich nicht falsch. Er ist sehr respektabel. Okay, ja. Das ist doch bestens. Dazu, wir bekommen den wieder hin. Spätestens für die Amerika-Tour. Fillmore West hat 3 Auftritte gesigned. San Francisco, Mann. Das nenne ich... Ja, natürlich. Ich weiß, Gesundheit geht vor, auf jeden Fall. Da sind wir uns völlig einig. Far away, across the field, the tolling of the iron bell calls the faithful to their knees. Hear the song. Oh Mann, der verfickte Schlüssel passt nicht. Vielleicht ist es der falsche. Mann, Rick, Lindsay, jetzt falsch oder richtig ist mir egal. Ich muss ins Apartment jetzt. Mach auf! Muss da rein! Hau weg, das Sid! Meine. Beruhig dich doch erstmal! Auf der Insel macht der liebe Gott die Lightshow selbst. Vielleicht ist es ja der da. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich will. Boah, du hast genug für heute, mein Lieber, oder? Schau, was du angerichtet hast. Mach's nicht noch schlimmer, Rick. Ist doch wahr. Den Mann wiederherstellen wollen und mit auf die Drogeninsel nehmen. Ein Hippie-Arzt im Gepäck, der Acid verabreicht. Tut er nicht. Sid! Hey, Sid, was machst du denn da? Oh, was willst du denn am Pool? Es regnet. Auf den Sid! Du! Beim Ritt auf den Polypen. He couldn't respond, he couldn't communicate, he couldn't do anything in Formentera. Es war unmöglich, mit ihm zu kommunizieren. Er hatte Albträume und Wahnvorstellungen und versuchte, Wände hochzuklettern. In seinen Augen war vorher so viel Leben, jetzt waren sie regelrecht tot. Rick Wright, Pink Floyd. Dichter und Denker, Taschentuchschwenker. Hier sind sie. Lichtbügel aus London. Du und ich, wir sind Dominosteine. Was wird denn das? Sid, auf die Bühne, Mann! Und reißen die anderen im Fallen mit. Gut. Sid, komm jetzt! Wir haben eine Frisur! Ladies and gentlemen, please welcome Pink Floyd. Das heißen, das gehört zur Bühnenshow. Die Gitarre während des Auftritts verstimmen, Pillen und Gel in die Haare schmieren und warten, bis das Ganze in der Hitze zerfließt? In England vielleicht, mein Freund, nicht in Amerika. Naja, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Er sah aus wie eine abgebrannte Kerze. Die Mädchen in der ersten Reihe kreischten vor Angst. Eigentlich war er ganz gut drauf. Finden Sie? Wie soll ich sagen? Du hast nicht ganz so gut gespielt wie sonst. Roger wollte dich sogar rauswerfen. Leise. Das soll er doch gar nicht erfahren. Mumpitz, niemand kann dich rauswerfen. Sid, sie sollten den Boden küssen, auf den du gehst. Nummer eins. Nummer eins. Ich sehe da noch keine Nummer eins, Sid. Du steckst bis zum Hals in der Scheiße, mein Junge. Was wohl Meister Dax davon hält? Vielleicht solltest du etwas klarstellen. Das Ganze zurechtrücken, damit das Gerede aufhört. In der Pat Boone Show. Bitte bing, bitte bang, bitte boom. Ganz Amerika schaut zu. Die Pat Boone Show. Und nun zum Bandleader der Pink Floyd. Was mögen Sie gerne, Mr. Barrett? Ja. Sid? Hey. Amerika. Was? Amerika. Amerika. Danke, das war sehr freundlich. Und nennt man das jetzt Avantgarde, was Sie so machen? Headliner sind T-Rex und die Incredible String Band. Als Vorgruppe Pink Floyd und das alles um 20 Uhr im Audimax. Neben Syd Barrett steht David Gilmour von den Jokers Wild als zweiter Gitarrist auf der Bühne. Soll ich den Blinker setzen? Weiter geradeaus. Wenn ich mich recht erinnere, spitzte sich die Lage zu, als wir in Southampton auftreten sollten. Auf der Autofahrt zu Sids Wohnung stellte irgendwer die Frage, sollen wir Sid wirklich abholen? Die Antwort lautete, nein, scheiß drauf. Es mag hartherzig, wenn nicht sogar grausam klingen, das hier so offen wiederzugeben, aber genau so ist es gelaufen. Die Entscheidung fiel vollkommen gefühllos, genau so wie wir damals waren. Wir trugen bei dem, was wir taten, solche Scheuklappen, dass ich tatsächlich fest davon überzeugt war, Sid wäre einfach bloß stur. Angesichts der Tatsache, dass wir zuvor nicht ein einziges Mal als vierköpfige Band geprobt hatten, verlief der Auftritt erstaunlich gut. Sids Abwesenheit hatte sich eindeutig als nicht nachteilig ausgewirkt. Danach haben wir ihn nie wieder abgeholt. Nick Mason, Inside Out. Mein persönliches Porträt von Pink Floyd. I was living with Sid in Richmond, trying to take care of him. I had the horrible thing of having to say to Sid, Sid, I'm just going out to get some cigarettes. Ich lebte damals mit Sid zusammen, um ein bisschen auf ihn aufzupassen. Because if I said we're going off to do a gig, wenn wir einen Gig hatten, tat ich, als würde ich Zigaretten holen gehen. Ich musste ihn anlügen, sonst wäre er mitgekommen, egal in welchem Zustand. Wenn ich nach 4 Stunden wiederkam, fragte Sid, na, hast du endlich die Zigaretten? Naja, er schluckte weniger Acid, hatte aber seinen Mandrax-Konsum erhöht, wodurch er sehr schlampig wurde. In seiner Wohnung hatte er außer der Stereoanlage und seinen Gitarren nicht viele Sachen. Ja, nur ein paar Bücher, darunter das I Ching und ein paar Klamotten. Die Bodendielen strich er abwechselnd in Orange und Blau. Ein 23-jähriger Labelchef überredete den Boss von EMI dazu, Syd Barrett ein Soloalbum aufnehmen zu lassen. Es trug den passenden Titel The Madcap Laughs. Der Irre lacht sich eins. Allerdings erwies es sich wohl als extrem schwierig, seine Songs in irgendeine Art Reihenfolge zu bringen oder ihr Potenzial auszuschöpfen. Am Ende halfen ihm die Mitglieder seiner alten Band. Am meisten David Gilmour, mit dem er wieder klarkam. Yes, I'm thinking. Yes, I'm thinking. Look, you know, I'll start again. It's no, it's just the fact, you know, of going through it. I mean, if we could cut... David, wir können es schneiden, oder? Ja, klar, Sid. Okay. Willst du eine kurze Pause? Nein, wieso? Sid, bist du wieder soweit? Ja, klar, wann immer du willst. Sind meine anderen Gitarren inzwischen geliefert worden? Ja, nur... Was nur? Ohne Saiten. Alle ohne Saiten. Ohne Saiten. Da, Mann, David. Ihr seht sie nur nicht. Egal. Sid, Playback kommt. Ja. Yes, I'm thinking of this. Yes, I am. Puddle Town Tom was the underground. There is no doubt that Sid was schizophrenic and that he was. Kein Zweifel, Sid war schizophren und nahm gleichzeitig all diese Drogen. In diesem Stadium lauerte er an der Wohnungstür seiner Freundin Lindsay auf, um ihr mit der Gitarre den Schädel einzuschlagen. Ich sagte seiner Familie, in welchem Zustand er war, und versuchte sie dazu zu bringen, sich um ihn zu kümmern. Aber irgendwie kriegten sie das nicht hin. Roger Waters, Pink Floyd. Paranoia, Schizophrenie, das geteilte Selbst, die dunkle Seite des Mondes. Ein Album über Sid? Nein. Musik und Wahnsinn und wie man sich selbst verliert, was einen so in den Irrsinn treibt. Also ein Album über Sid? Ich weiß nicht. Wir wollen ihn doch nicht abstempeln. Geld, Krieg, Stress. Ein Album für Verrückte aller Art. Ich schreibe die Texte, damit das von Anfang an klar ist. Lebt er noch in London? Sid, ja, er leistet sich einen Luxusflat in Chelsea. Fährt aber häufig nach Hause. Nach Cambridge. Auf den Fluss schauen, Bilder malen. Mit dem Mini durch ganz England. Du vielleicht. Wie ein zorniger General. Vielleicht ist das ja so Usus in Kreutenhall. Und wenn jemand meckert, ziehst du ihm eine Gitarre über den Scheitel. Ich muss doch sehr bitten. Wir kleinen Tiere müssen zusammenhalten. Wohl wahr, Meister Dax. Aber die haben ihn verraten. Immerhin hat er jetzt eine neue. Sie heißt Gail und versteht ihn. Der Musiker braucht die Variation. Der Mann von Welt, die Abwechslung. Außerdem macht er eine Solokarriere. Vielleicht klappt es ja diesmal mit dem Nummer-1-Hit. Er ist erschöpft. Er kann immer noch Arzt werden. Wie sein Vater. Ach, papalapap, Songs soll er schreiben. In der Natur viele schöne Songs. Nummer eins. Manche halten es auf Dauer aus. Manche nicht. Es gab niemals eine medizinische Diagnose für eine Geisteskrankheit. Wie ich das sehe, wurde hier ein sehr exzentrischer, sehr kreativer Verstand durch LSD kaputt gemacht. Am Ende stand das Chaos. Rosemary, Sids Schwester. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. Kannst du mir mal sagen, was wir hier machen? Du wolltest doch immer in den Zoo gehen. Aber nicht nachts um zwei. Hey, Guy, alter Junge. Schluss mit der Gefangenschaft. Sid! Hör schon auf mit dem Gesäge. Das Gitter bekommst du niemals durch. Nicht mehr in dieser Woche. Ich hab Guy versprochen, ich hol ihn hier raus. Ist doch so, mein trauriger Freund, oder? Sid, komm vom Gorillakäfig weg. Du blutest ja. Mann, Guy, tut mir echt leid. Die Säge taugt nichts. Ich werde dir was vorlesen. Hey, Sid, und wenn ein Wärter kommt? Mach denn nicht in die Hose, Gail. Also, einst, wenn ich mich recht erinnere, war mein Leben ein Fest, wo sich auftaten alle Herzen, wo alle Weine flossen. Eines Abends nahm ich die Schönheit auf meinen Schoß und ich fand sie bitter. Und ich schmähte sie. Was ist das denn für ein Zeug? Arthur Rimbaud. Guy steht total auf Rimbaud. Du doch auch, Gail, oder? Jetzt warte. Ja! Oh. Nichts, rein gar nichts, war die Schönheit gegen die Vogelnester von Ranchester Meadows Park. Das steht da aber nicht, du verrückter Kerl. Sid, hör auf! Ich mach mir in die Hose! Ich wappnete mich wieder die Gerechtigkeit. Ich entfloh. Oh, Hexen! Oh, Elend! Oh, Hass! Euch hab ich meinen Schatz anvertraut! The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no moon upon the hill, and if your head explodes with dark foreboding too, I'll see you on the dark side of the moon. Ein Toast auf das junge Paar. Auf meine Tochter Gail und auf Sid. Er lebe hoch und seine schöne Braut. Und dass er zurück nach Cambridge kommt. Verdammtes London, oder? Bringt doch keinem Glück. Und jetzt die Verlobungssuppe, bevor sie kalt ist. Fangt ruhig an. Es ist schade, dass mein lieber Max das nicht mehr miterleben kann. Er hätte sich so gefreut, dass sein Sohn jetzt Arzt werden will. England ist stolz auf ihn. Wo ist er eigentlich? In seinem Kopf, glaube ich. Eine ganze Heilsarmee kann das bestätigen. So war ich. Roger Keith. Sid Barrett heißt. Gibt keine dunkle Seite des Mondes. Genau genommen. Raum ist überall dunkel. Auch wenig aufregende Leute, würde ich sagen. Lebkuchenmännchen. Willst du eins? Sag nur. So kalt. So kalt ist mein Gehirn tätowiert. Man kann fast sagen, dass ich überflüssig bin. Ich fühle mich auch nicht aktiv. Ich und du, wir sind Dominosteine. In Fallen reißen wir die anderen mit. Da geht ins Land. Und ich hab Eskimo-Haut. Hey, Mann. Kennst du mich noch? Ja. Jamie. Immer noch beim New Musical Express. Hm. Sid, unsere Leser wollen wissen, was du so machst. Oh, wow. Wirklich? Das ist so schön. Ja, ja. Und? Was ich so mache? Ja, ist schwer zu sagen. Ich bewege mich rückwärts und manchmal verschwende ich nur meine Zeit. Ich laufe, hey, ungefähr 8 Meilen am Tag. Ah, ja. Hm? Kann ich das aufnehmen, Sid? Aber ich weiß nicht, wohin. Ja. Und die Musik. Ich sehe da eine Gitarre. Ja. 2 Gitarren. Ja. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, dass ich nicht zusammenhängend sprechen kann. Aber weißt du, ich habe all meine Sinne beieinander. Und das sollte ich auch, weil ich bin voller Staub und Gitarren und... Ja. Ich habe gehört, du willst wieder auftreten mit einer neuen Band, den Stars. Ja, klar. Du kommst doch vorbei, Mann, oder? Bring Leute mit. Komm vorbei. Hatte sich die Augenbrauen abrasiert und die Haare kurz geschoren. Was das Publikum sah, war ein Mann, der sich vor unseren Augen auflöste. Ein Stück schlechtes Theater. Nur, dass es keine Scheinwelt war, sondern Realität. Die Finger seiner linken Hand wirkten auf den Bund wie Fremde. Sie formten Akkorde, das klappte beinahe und wanderten dann wieder fort. Dann kratzte sich Sid an der Nase, ließ einen kurzen Seufzer los. Es war so, als würde jemand eine Erinnerung zusammenzusetzen versuchen, der eine ungeheuer starke Kriegsneurose erlitten hat. Sid war jemand mit psychotischen Tendenzen. Der übermäßige Konsum von LSD hat ihn um den Verstand gebracht. Denken Sie daran, dass LSD für klinische Zwecke in der Psychiatrie eingesetzt wurde. Pete Townsend, Rockmusiker. Also es gibt da eine Art Theorie. Adrenalin ähnelt also in seiner chemischen Zusammensetzung Mescalin. Wenn in deinem Kopf etwas nicht funktioniert, dann kann der Adrenalinstoffwechsel so etwas wie Mescalin erzeugen. Und das sorgt für Psychosen. Schizophrenie. Das würde heißen, Sid hat seine eigenen Drogen erzeugt. In seinem Kopf. Die Verkäufe von Dark Side of the Moon stiegen ins Unermessliche. Das Album blieb 724 Wochen in den US-Charts und verkaufte weltweit mehr als 30 Millionen Kopien. Ab sofort füllten Pink Floyd riesige Arenen und Stadien. Ihre Gagen stiegen ähnlich exorbitant. Dark Side ist ein Album, das man eher für sich alleine hört, um die emotionale Wirkung der erhebenden hymnischen Melodien und der fast schon religiösen Klangfülle auszukosten. Natürlich handelt Brain Damage indirekt auch von Sid. Es war einer der ersten Versuche von Roger, einen Song über den Freund zu schreiben, der sich so extrem zurückgezogen hat. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. Hey Sid, kennst du mich noch? Ich soll ein Coverfoto machen. Ein Coverfoto? EMI will deine beiden Alben nochmal rausbringen, als Doppelpack. Ja, ich bin das nicht. Ich wohne nicht hier. Ja, schicke Bude, ja. Aber ganz schön laut. Hier leben Fernseher. Ich bin nur zu Besuch und ich will kein Foto. Weißt du eigentlich, dass David Bowie See Emily Play gecovert hat? Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt Fernsehen. Und die Version finde ich grässlich. Interessiert es dich, was Pink Floyd machen? Meine Band? Ja. Nein. Wir sind im Studio. Arbeiten an einem Stück, das sie dir gewidmet haben. Ich muss jetzt Fernsehen. Wer zum Henker ist der Typ da in Studio 3? Welcher Typ? Na, der Fettsack da. Mit der Hare Krishna-Glatze und der Plastiktüte. Garantiert keiner von EMI. Meine Güte. Das ist Sid? Blödsinn, das kann nicht sein. Hi. Ich wollte mal sehen. Wie geht's dir denn überhaupt? Kann ich mir irgendwo die Zähne putzen? Wir haben gerade... Wir mischen gerade... Willst du mal hören? Und? Wie findest du's? Klingt ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken? Antiquiert. Antiquiert? Wollen wir es vielleicht nochmal hören? Nee, warum? Ich hab's doch gerade gehört. Und was machst du so, Sid? Oh, ich hab eine Menge Fernseher. Und einen Kühlschrank mit Schweinekoteletts, aber die sind ständig aufgebraucht. Weißt du, und jetzt. Ich muss jetzt noch welche kaufen gehen. Na klar, Mann. I mean, I didn't recognize, I didn't know it was him. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt. But it was, es war sehr berührend. Affecting, really. I mean, Roger and Dave cried. Roger und Dave weinten. Storm Thorgerson, Cover Designer. It was a very bad time for him. Es war eine schreckliche Zeit für ihn. Er kam zurück zu Mama. Er malte eine riesige Leinwand komplett schwarz. Nur in der Ecke war ein klitzekleines rotes Viereck. Als ich das sah, wusste ich, wie es um ihn steht. So he came home to stay with Mom. Ich bin voller Staub und Gitarren. Ich liebe Märchen. Und Cambridge ist der Ort, an dem Märchen geboren werden. Mit Natur und so. Ich fahre ganz oft hin. Und der Nebel ist von Licht durchbrochen. Wir sind die Fische. Und alles, was wir tun, ist schwimmen. Also schließe ich die Augen. Für den Ritt auf dem Polypen. Er war nicht verrückt. Er ist einfach nur jung geblieben. Alt wurden die anderen. Möglicherweise führte das Erfolgsstreben seitens seiner beruflichen Partner dazu, dass er sich zu ununterbrochener Kreativität verpflichtet fühlte, die nicht mit Lust, sondern mit Beklemmung assoziiert war. Also im Klartext hieße das ja, nicht er war verrückt, sondern die anderen. Das ist wirklich krank. Er hat sich auf niemanden eingelassen. Er ist nicht zu Gemüse geworden. Sein Gehirn tickte weiter, aber woanders hin. Er befand sich buchstäblich auf einem anderen Planeten. 1991 starb Sids Mutter. 1996 diagnostizierten die Ärzte bei ihm Diabetes. Da hatten sich Roger Waters und David Gilmour längst zerstritten und gingen getrennte Wege. Roger mit The Wall und David als Pink Floyd. Razzi, meine Knie zittern und meine Beine sind ganz schwer. Er muss ganz in der Nähe sein, Maulwurf. Die Musik war leiser geworden und die Natur schien den Atem anzuhalten. Vorsichtig gingen sie ein paar Schritte und dann sahen sie ihn, den Flötenspieler. Sie betrachteten den Schwung der Hörner. Die kleine schwarze Nase zwischen den freundlichen Augen. Golden fiel das Licht auf die pelzige Hand mit der Panflöte, und die kleinen Tiere beugten ehrfürchtig ihren Kopf. Razzi, hast du Angst? Angst? Vor ihm? Niemals. Vielleicht ein bisschen. Gott Pan persönlich ruhte auf dem grünen Gras, und zwischen seinen Hufen lag ein kleiner, schlafender Junge mit lockigen Haaren. Da ist er, euer Freund. Er wird jetzt bei uns bleiben. Roger Keith Sid Barrett starb 2006 im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Diabetes. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue, and I'm grateful. Ihr wisst alle, was seine Lieblingsbücher waren, denke ich. Fast immer geht es um einen Freund, der verloren ging. Die anderen Freunde bauen sich ein Bötchen, um ihn suchen zu gehen, am Fluss entlang. Und dann finden sie ihn und bringen ihn zurück. Nun, in der Realität ging die Geschichte anders aus. Sie haben kein Boot gebaut. Sie haben einfach einen anderen Wichtel herbeigewinkt. Roger, Nick, David und Rick waren bei der Beerdigung nicht anwesend. Dark Side of the Moon feiert 2013 sein 40-jähriges Jubiläum. The Dark Side of the Moon. Ein Hörspieltrip von Volker Präkelt. Sid Barrett, Stefan Kaminski. Lindsay, Maria Magdalena Baczynska. Roger Waters, Tobias Diakov. David Gilmour, Stefan Haschke. Gail, Julia Riedler. Agent, Tim Grobe. Psychiater, Uli Plessmann. In weiteren Rollen Klaus Dittmann, Maike Harten, Rüdiger Haufe, Jan Inkarnat, Jan Kuhlmann, Robert Missler, Julia Nachtmann, Sven Schelker, Ole Schlosshauer, Benjamin Utzerath, Annalena Vogt, Martin Wissner und Lennart Zippel. Technische Realisation Peter Kretschmann und Birgit Gall. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Volker Präkelt. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2013. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.